SWR 2 Hörspiel. Was wäre? Wer hat es dir erzählt? Liza hat es zuerst erfahren. Von wem? Ich will Namen. Freundinnen von Liza aus Athena. Ihre lieben Freundinnen aus der Schulzeit. Die Sprosslinge meiner Kollegen. Ich frage mich, wer ihnen so etwas erzählt. Also kein Selbstmordversuch, Dad. Dann ist ja alles gut. Und selbst wenn? Selbst wenn ich die Frau geschwängert hätte und sie hätte abgetrieben und danach versucht, sich umzubringen. Stell dir das mal vor, Jeff. Sie hätte sich tatsächlich umgebracht. Was dann? Jeff! Die Geliebte deines Vaters bringt sich um. Wendest du dich gegen den verbrecherischen Vater? Ho, das ist gut. Ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat. Versucht sie, sich umzubringen, weil sie keine Abtreibung will? Weil ihr die Abtreibung aufgezwungen wird? Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Eine Frau verliert ihre beiden Kinder bei einem Brand. Sie wird von ihrem Geliebten schwanger. Sie ist überglücklich. Eine neue Chance. Ein neues Kind, das die beiden Toten ersetzen wird. Aber der Geliebte sagt nein und schleift sie an den Haaren zu einem... Jeff! Jeff! Nichts. Es hat alles nichts gebracht. Die ganze Erziehung. All das Zeug, das Iris und ich für sie getan haben. Und dann kommen sie mir mit sowas. Dann glauben sie dem erstbesten Gerücht. Ihr haltet euren Vater für einen klaren Fall und verwandelt das Leben in eine Seifenoper. Habe ich nicht jede eurer Fragen beantwortet? Jede. Ihr habt mich nach euren Großeltern gefragt und ich habe es euch gesagt. Eure Großeltern sind gestorben, als ich noch jung war. Großvater schon, als ich auf der Highschool war. Großmutter, als ich dann in der Navy war. Ich kam aus dem Krieg zurück. Nichts war mehr da. Der Vermieter hatte alles auf die Straße geworfen. Fotoalben, Briefe, Sachen aus meiner Kindheit. Alles, alles weg. Das ganze Zeug. Wo sind Sie geboren? Wo haben Sie gelebt? Haben wir irgendwelche Onkel und Tanten? Mein Vater hat einen Bruder, der nach Kalifornien ging, als ich noch klein war. Und meine Mutter war ein Einzelkind, wie ich. Soviel ich weiß, hat der Bruder den Namen Silberzweig behalten. Jack Silberzweig. Er hatte sich mit meinem Vater zerstritten und darum wusste niemand, in welcher Stadt Onkel Jack eigentlich lebt. Sämtliche kalifornischen Telefonbücher habe ich durchgesucht, um ihn zu finden. Meinen einzigen Verwandten. Das ist meine Geschichte. Ich habe sie erfunden. Für euch alle. Nur du, Mark. Du warst nie zufrieden. Hast einfach keine Ruhe gegeben. Bist du deshalb orthodox geworden? Hast du mich deshalb so? Stimmt. Einmal war ich drauf und dran, deiner Mutter alles zu verraten. Das war kurz nach deiner Geburt. Gerettet hat mich nur die alte Weisheit. Tu nichts. Zwillinge, schau sie dir an, Coleman. Sind sie nicht wunderschön? Und makellos weiß, dachte ich. Aber ich sagte es nicht laut. Nach Jeff und Michael, jetzt Liza und Mark. Makellos weiß, die Familie war vollkommen. Keines meiner Kinder hat mich verraten. Mein Geheimnis. War ich es ihnen schuldig, davon zu erzählen? War es falsch, ihnen dieses Wissen vorzuenthalten? Du bist ein echter schwarzer Nigger, stimmt's, Sunny Boy? Stimmt, die kleine Nutte hatte mich sogleich durchschaut. Das heißt immer, Seeleute können nicht schwimmen. Aber fliegen! Lass dich hier ja nie wieder blicken, Nigger! Jesus is knocking on the door of your heart today. Am Am nächsten Morgen fand mich die Militärpolizei. Wieso ins Lazarett? Der Arsch gehört in die Ausnüchterungszelle. Er blutet. Sein Handgelenk ist gebrochen. Ich sehe nur seine zerrissene Uniform. Ich sehe nur eine Nacht in Niggertown. Wieder mal so ein geiler weißer Schwanz, der scharf auf einen heißen schwarzen Arsch war. Sie haben ihn erwischt. Erst abgefüllt, dann tätowiert. Auf meinem rechten Oberarm ein blauer Anker und die Wörter US Navy. Das Zeichen meines Heldentums. Und meiner Schande. Untrennbar miteinander verbunden. Die ganze Unvernunft des Lebens in dieser dummen, kleinen, blauen Tätowierung. Nach jenem Juli habe ich Coleman nur noch einmal gesehen. Er selbst hat mir nie von seinem Gespräch mit Jeff erzählt. Erst bei seiner Beerdigung habe ich davon erfahren. Coleman erwiderte meine Anrufe nicht und irgendwann schien er auch den Anrufbeantworter ausgeschaltet zu haben. Ich nahm an, er wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Ursprünglich war er ja zu mir gekommen, um mich zu überreden, darüber zu schreiben, wie das College seine Frau Iris umgebracht hatte. Damals wusste ich auch noch nichts von seiner Herkunft. Und so konnte ich nicht ahnen, dass er mir aus dem Weg ging, weil ich nur wenige Kilometer von East Orange entfernt aufgewachsen war. Immerhin bestand das Risiko, dass ich ihn nach beinahe 6 Jahrzehnten als den Jungen hätte identifizieren können, welcher der schwarze Jahrgangsbeste der East Orange High School war, bevor er als Weißer in die Navy eintrat. Zum letzten Mal sah ich ihn bei der öffentlichen Probe eines Konzerts des Boston Symphony Orchestra in Tanglewood, bei der das Publikum hauptsächlich aus älteren Touristen bestand, aus Leuten mit Hörgeräten und Ferngläsern, die mit Ausflugsbussen in die Berkshires gekommen waren. Ich war an diesem Samstagvormittag nach Tanglewood gefahren, weil ich mich einsam fühlte. Ich vermisste Coleman und das Gefühl, einen Freund zu haben. Wir waren hier 3 Autostunden westlich des Atlantiks, doch ich wurde das Gefühl nicht los, sowohl hier zu sein, als auch zusammen mit den anderen Senioren zu einem geheimnisvollen, wässrigen Unbekannten aufgebrochen zu sein. Beschäftigte mich lediglich der Tod, wenn ich an diesen Aufbruch dachte? Der Tod und ich? Der Tod und Coleman? Coleman und Fornia saßen 3 Reihen vor mir. Sie wirkten ganz und gar nicht menschlich isoliert, wie ich sie mir vorgestellt hatte, seit Coleman aus meinem Leben verschwunden war. Sie saßen da und sahen aus wie ein Paar, das seine eigene, aufs Äußerste konzentrierte, heitere Gelassenheit erlangt hat und keinerlei Notiz von den Gefühlen und Fantasien nimmt, die seine Anwesenheit irgendwo auf der Welt hervorrufen könnte. Warum war er mit ihr hierher gekommen? Wollte er bloß die Musik hören? Oder hatte er beschlossen, Fornia zu bilden? Warum aber sich die Mühe machen, ihre Verbindung zu normalisieren, wenn doch alles, was sie hatten und füreinander waren, aus dem Untergründigen, dem Heimlichen, der ganz unmittelbaren Sinnlichkeit entstanden war? Oder hatte die Tatsache, dass sie hier saßen, gar nichts zu bedeuten? Oh, hallo, Coleman, hallo. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Nathan. Ich dachte vorhin, ich hätte Sie gesehen. Fornia Farley, Nathan Zuckerman. Ihr habt euch auf der Farm gesehen. Hallo, Fornia. Freut mich. Hallo. Sie haben mir gefehlt, Coleman. Vielleicht kann ich Sie beide einmal zu einem Abendessen einladen. Gute Idee, ja, das machen wir. Fornia schien nicht zuzuhören. Sie blickte zu den Baumwipfeln und sie betrachtete sie, als sprächen sie zu ihr. Ich bemerkte einen Ring mit einem milchig-weißen Stein an ihrer rechten Hand. Ein Opal. Ich war sicher, er hatte ihn ihr geschenkt. Das Madameska-Inn. Dort kann man draußen sitzen. Das Madameska-Inn, genau. Das werden wir, das müssen wir. Aber wir werden Sie einladen. Lassen Sie uns telefonieren. Nathan, ich glaube, es geht jetzt weiter. Fournier muss unbedingt den Rachmaninow hören. Und dann waren sie fort, die beiden Liebenden. Und ich kehrte nicht zu meinem Platz zurück. Er hat ein Geheimnis, dachte ich. Dieser freundlich gerissene, gewandt charmante, scheinbar ganz und gar männliche Mann hat ein großes Geheimnis. Seine Anziehungskraft wurzelt in diesem Geheimnis. Und das ist es auch gewesen, was mich die ganze Zeit zu ihm hingezogen hat. Erst 3 Monate später, als ich sein Geheimnis tatsächlich erfuhr und dieses Buch zu schreiben begann, begriff ich, auf welchem Fundament der Pakt zwischen ihm und Fournier geruht hatte. Ihr hatte er seine Geschichte erzählt. Nur Fournier wusste, wie Coleman Silk der geworden war, der er war. Okay, Les. Du machst das prima. Ganz prima. Lester Farley war nach dem nächtlichen Zwischenfall vor Colemans Haus von der Polizei ins Krankenhaus der Veterans Administration eingeliefert und dort in eine Gruppe aufgenommen worden, die ihm helfen sollte, die Finger vom Alkohol zu lassen und nicht mehr durchzudrehen. Jetzt möchte ich, dass du dir die Speisekarte vornimmst. Sonst nichts. Langfristiges Therapieziel war eine Pilgerfahrt nach Washington zur Wand. Sonst nichts. Dem Denkmal für die Gefallenen des Vietnamkrieges. Schlag sie auf. Ja. Und jetzt konzentrier dich auf die Suppen. Zur Vorbereitung sollte Les mit Louis aus der Veteranengruppe, seit 12 Jahren clean, in ein chinesisches Restaurant gehen. Du sollst jetzt nur eine Suppe bestellen. Und zwar so oft, das ist alles, bis Les ein Menü von der Suppe bis zum Dessert durchstehen konnte, ohne sein Hemd durchzuschwitzen. Alle 5 Minuten aus dem Restaurant zu rennen und natürlich ohne den chinesischen Ober umzunieten. Scheiß Kellner. Das hier sind Chinesen, Les. Keine Vietnamesen. Mir doch scheißegal, was die sind. Schlitzauge ist Schlitzauge. Konzentrier dich auf die Suppe, Les. Was für eine Suppe willst du? Die Wonton-Suppe ist sehr gut. Halt mir diesen scheiß Kellner vom Hals. Sir? Ich komme. Sir, wenn Sie bitte dort drüben bleiben würden. Ja? Yeah? Ja, Sir. Sie machen das prima. 2-mal Wonton-Suppe. Ich komme gern zu. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, halten Sie ein bisschen Abstand. So? Genau so, Sir. Sie machen das prima. Erstmal 2-mal Wonton-Suppe. Erste Mal, zweimal Untonsuppe. Okay, Les. Wir haben alles im Griff. Du kannst jetzt die Speisekarte loslassen. Lass die Speisekarte los. Les. Erst die rechte Hand. Ja. Jetzt die linke. Sehr gut. Und atmen, Les. Ruhig durchatmen. 2-mal Untonsuppe. Danke, ich komme. Ich hole jetzt unsere Suppen. Und du bleibst sitzen, bis ich wiederkomme. In der Zwischenzeit atmest du, Les. Sehr gut. Tief einatmen. Ja, tief ausatmen. Sehr gut. Du machst das prima, Les, ganz prima. Wenn du nach der Suppe nicht weitermachen kannst, dann gehen wir. Aber die Suppe musst du schaffen. Die beiden. Okay, Les. An der Wand. Du machst das prima. Palenerbsen. Palenerbsen, Palenerbsen. Ganz prima. Schlitzaugen. Auch wenn sie 10 Meter entfernt sind, rieche ich, was für ein billiges Parfum sie sich hinter ihre 4 gelben Ohren geschmiert haben. Du machst das prima, Les. Warum machen diese Frauen das? Kannst du mir das sagen? Ganz prima, Les. Warum hören die nicht auf damit? Ganz ruhig, Les. Wollen die den ganzen Abend weitermachen? Kann mir irgendjemand sagen, warum? Wir sind in einem Restaurant. Louis, mach, dass sie damit aufhören. In einem Restaurant kocht man Bohnen. Erbsen. Das sind Erbsen! Les, du hast deine Suppe gegessen und gleich kommt der nächste Gang. Der nächste Gang. Das ist alles, was jetzt zählt. Alles, was du als nächstes tun musst, ist dein 2-mal gebratenes Schweinefleisch essen. Das ist alles. Hat er es geschmeckt? Darf ich? Nein, verdammte Scheiße! Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir werden Ihnen die Schalen bringen. Kommen Sie nicht an unseren Tisch. Ich muss hier raus. Kein Scheiß, Louis, du hast gesagt, ich kann jederzeit raus. Ich halt's nicht mehr. Ein bisschen Wasser? Stopp! Zurück! Kein Wasser! Kein Wasser! Er braucht kein Wasser! Geh schon vor, Les, geh. Ich zahle und komme zum Auto. Les? Das hast du gut gemacht, Les. Du hast die ganze Suppe durchgehalten. Ich habe gesehen, wie du geschwitzt hast und mir gedacht, oh, oh, oh, das schafft er nicht. Du hättest mal sehen sollen, wie bleich du warst. Ich konnte es nicht fassen. Dachte, du würdest den Ober kalt machen. Das sagt Louis. Louis, der in den gut ein Dutzend Jahren, in denen er trocken geblieben ist, in denen er das 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker durchgezogen und seine Medikamente mit religiöser Gewissenhaftigkeit eingenommen hat. Gegen die Angst Klonopin, gegen die Depressionen Zoloft, gegen das Brennen in den Knöcheln und den Schmerz in den Hüftgelenken Celsolite. Louis, der es geschafft hat, so viele Trümmer in sich beiseite zu räumen, dass er imstande ist, mit anderen Menschen gesittet zu sprechen. Und weißt du, was ich meiner Frau heute Abend erzähle? Ich sage ihr, Les hat das echt gut hingekriegt. Seit 6 Monaten schon war Coleman aus meinem Leben verschwunden. Manchmal fuhr ich am Samstag, nach Einbruch der Dunkelheit, zu seinem Haus, blieb in meinem Wagen sitzen und schaute zu den erleuchteten Fenstern hinauf. Ich stellte mir vor, sie wären dort zusammen und beschützten einander vor allen anderen Menschen. Und jeder von ihnen war für den anderen aller anderen Menschen. Komm. Tanz für mich. Warum nicht? In dieser Hinsicht bin ich großzügig. Und sie beginnt, sich zu bewegen. Sie bewegt sich. Verführerisch zerzaust und gesalbt von dem vorangegangenen Akt. Sein Kopf auf einer Höhe mit ihren Hüften, ihrem Bauch. Und er sieht sie. Jede kleinste Einzelheit. Und sie weiß, dass er sie sieht. Und sie spürt es, als es geschieht, das Ding, die Verbindung. Ich weiß. Er will, dass ich auf etwas Anspruch erhebe. Er will, dass ich hier stehe und mich bewege und Anspruch erhebe auf das, was mir gehört. Und das wäre er. Er. Er bietet sich mir an. Ein kleiner Wink von mir, der kriecht aus diesem Bett und leckt mir die Füße. Ich könnte ihn schälen und essen wie ein Stück Obst. Es hat nichts damit zu tun, dass ich verprügelt worden bin, dass ich die Putzfrau bin, die im College und im Postamt den Dreck der anderen wegputzt. Ein Scheißjob und mir soll keiner erzählen, dass es keine besseren gibt. Doch in diesem Augenblick bin ich nackt im selben Zimmer wie dieser Mann. Und ich tanze und sehe ihn dort liegen mit seinem Schwanz und seiner blauen Navy-Tätowierung. Und alles ist ruhig. Und auch er ist ruhig. Und dabei hat er gerade ebenfalls eine Menge einstecken müssen. Er hat seine Frau verloren. Er hat seinen Job verloren. Er ist öffentlich gedemütigt worden als rassistischer Professor. Das ist das, was ich für ihn tun kann. Ich brauche nur weiter für ihn zu tanzen. Er wird so tun, als würde die Welt uns zu Füßen liegen. Und ich werde ihn lassen. Und dann werde ich auch so tun. Aber er darf nicht vergessen, dass er ist nur das, was es ist. Selbst wenn ich nichts weiter trage als den Opalring, den er mir geschenkt hat. Versau es nicht, Coleman, indem du denkst, dass es mehr ist. Weißt du was? Ich sehe dich, Coleman. Tatsächlich? Dann beginnt jetzt der Abstieg in die Hölle. Fragst du dich, falls es dich überhaupt interessiert, ob es einen Gott gibt? Warum du auf der Welt bist? Worum es eigentlich geht? Es geht darum, dass du hier bist und ich das hier für dich tue und dass es richtig ist. Du bist ein Mann und du fickst mit deiner Frau, aber du denkst dabei, dass du mit der Putzfrau aus dem Postamt ficken willst. Okay, weißt du was? Du bist tatsächlich mit der Putzfrau im Bett. Und das ist der Beweis für die Existenz Gottes. Wenn das kein Beweis ist, gibt es keinen. Tanz weiter. Wenn du tot bist, ist es dann von Bedeutung, ob du die richtige Frau geheiratet hast? Nein, es ist nicht mal von Bedeutung, wenn man am Leben ist. Tanz weiter. Was dann, Coleman? Was ist dann von Bedeutung? Das hier. Braver Junge, du lernst. Ist es das, was du tust? Du bringst mir was bei? Es wird Zeit, dass das jemand tut. Ja, ich bringe dir was bei. Aber sieh mich jetzt nicht an, als würde ich noch für etwas anderes taugen. Bleib bei dieser Sache. Denk nicht, dass es irgendwas mit morgen zu tun hat. Schließ alle Türen. Die in die Zukunft und die in die Vergangenheit. Mach's nicht kaputt. Tanz weiter. Ich seh dich, Coleman. Du schließt nicht alle Türen. Du hast noch immer Fantasien von Liebe, weißt du was? Ich brauche eigentlich einen Mann, der älter ist als du. Dem diese Liebesscheiße gründlich ausgetrieben worden ist. Zieh dich an wie ein kleiner Junge, der sich in seine Klavierlehrerin verknallt hat. Du bist dabei, dich in mich zu verlieben, Coleman. Und dabei bist du viel zu jung für eine Frau wie mich. Willst du wissen, wie ich mich fühle? Ich fühle mich einfach gut. Und wer kommt aus dieser Sache lebend raus? Sehr gute Frage, Sir. Du hast recht, Coleman. Das hier führt in die Katastrophe. Mit 71 willst du dich da hineinstürzen? Besser, wir beschränken uns auf das Grundsätzliche. Ein Mann und eine Frau in einem Zimmer. Wir brauchen keine Liebe. Wir haben alles, was wir brauchen. Was für ein Glück. Das war das Leben mir schuldig. Tanz weiter. Bis zum Umfall? Bis zum letzten Atemzug. Wo habe ich dich gefunden? Voluptas. Wer bist du? Ich bin, was immer du willst. Es war ein Fehler, über Nacht hier zu bleiben. Es war ein Fehler, dem Zauber so vollkommen zu erliegen. Wegen dem Tanz bin ich geblieben und jetzt bin ich wütend auf ihn. Nach gestern Nacht will er sehen, was die Zeitung zu sagen hat. Hier schreiben sie, dass Monika Lewinsky mehr über Amerika enthüllt hat als irgendjemand. Kannst du dein verdammtes Seminar nicht mal lassen? Ich will nicht lernen. Hör auf, mir was beibringen zu wollen. Verdammt, das funktioniert nicht. Für eine Frau wie mich gibt es nichts Wichtigeres, als noch in der Nacht zu gehen. Du kannst ficken, solange du willst, aber danach fahr nach Hause. Wenn man bis zum Morgen bleibt, bedeutet das was. Die Coleman- und Fornia-Fantasie, überall das Mondlicht. Er hat zu mir gesagt, du solltest hierbleiben, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte. Und ich habe gesagt, ich glaube, das mache ich. Hey, Prinz. Na, du Großer? Schau, wer hier ist. Ja, du bist sauer. Ich war lang nicht mehr da. Genau genommen, seit ich Coleman besuche. Er darf doch mal raus, oder? Nur ganz kurz? Ja, klar. Ich habe mal in Sealy Falls gewohnt, daher kenne ich Prince. Dort hat er sich immer auf dem Parkplatz vor der Post rumgetrieben. Hallo, Prince. Na komm, mein Schöner. Ich bin's, Fornia, deine Freundin. Offenbar ist er heute nicht in Stimmung. Na los, trau dich. Setz dich auf meine Schulter, komm. Wenn er merkt, dass sie wollen, dass er kommt, kommt er nicht. Aber wenn er glaubt, dass sie ihn nicht beachten, kommt er. Na gut, ich lasse ihn eben für eine Weile in Ruhe. In Sealy Falls war er hinter allem her, was bunt war und glitzerte. Er hat den kleinen Mädchen die Haarspange geklaut. Dafür war er berühmt. Deshalb hat ihn die Postmeisterin auch hierher gebracht. Prinz, du schämst dich wohl wegen deiner schändlichen Vergangenheit. Na also, bist ein guter Junge. Eine gute Krähe. Und so schöne blau-schwarze Federn. Letzten Sonntag ist Prinz ausgeflogen. Ich habe draußen das Putzwasser ausgeschüttet und er ist schnurstracks zur Tür raus und zu den Bäumen geflogen. Nach ein paar Minuten waren drei oder vier andere Krähen da. Sie haben ihn regelrecht umzingelt, gepiesackt, angegriffen. Ja, schließlich ist er zu mir zurück. Sie hätten ihn wahrscheinlich umgebracht. Das kommt davon, wenn man handzahm geworden ist, weil man die ganze Zeit mit Leuten wie uns verbringt. Ja. Das kommt davon, wenn Menschen Krähen aufziehen. Sie erkennen ihre eigenen Artgenossen nicht. Prince ist eine Krähe, die nicht weiß, wie sie sich als Krähe verhalten soll. Der menschliche Makel. Was war Prince? Hier, schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Er mag meinen Opalring. Vorsicht, er wird ihn mit in den Käfig nehmen und dort verstecken. Ich schau mal, was ich finde. Meistens geben wir ihm Schlüssel. Hier, Prinz. Na, komm. Erkennst du keinen teuren Ring? Du lässt ihn fallen. Wenn du ihn haben willst, musst du ihn dir nehmen, okay? Habe ich dir erzählt, dass ich versucht habe, mich umzubringen? Zweimal? Nach dem Tod der Kinder? Habe mich zurecht gemacht, meine besten Sachen angezogen. Wenn ich es nur richtig gemacht hätte. Noch was, was ich nicht hingekriegt habe. Hm, das sind wir nun, wir zwei. Eine Krähe, die nicht weiß, wie sie Krähe sein soll, und eine Frau, die nicht weiß, wie sie Frau sein soll. Komm, heirate mich. Du bist mein Schicksal, du lächerlicher Vogel. Danke, dass du ihn genommen hast. Colemans Ring gehört jetzt dir, mein Prinz. Verlobt mit einer Krähe. Adieu, du Schöner, vergiss mich nicht. Ist er schon wieder drin? Ja, ich fahr dann wieder. Danke, dass Sie ihn rausgelassen haben. Fournier und Coleman starben am Veterans Day. An diesem Tag fahren Louis und ein paar andere aus der Gruppe zur Wand nach Bitsfield. Ihr Ziel ist die im Maßstab 1:2 verkleinerte Replik der echten Wand, die seit etwa 15 Jahren durch das ganze Land reist. Vom 10. bis 16. November kann man sie, gesponsert vom örtlichen Veteranenverband, auf dem Parkplatz des Ramadan Inn besuchen. Wenn Sie so wild darauf sind, uns in irgendeiner miesen Parade mitmarschieren zu sehen, wie war es denn möglich, dass Sie uns angespuckt haben, als wir damals heimgekommen sind? Wie kommt es, dass Vietnam-Veteranen auf der Straße schlafen müssen und dieser Drückeberger schläft im Weißen Haus? Der Hurensohn geht einem Judenmädchen an die dicken Titten, während das Budget der Veterans Administration gekürzt wird. Und doch fährt Les in Louis' Kleinbus mit nach Bitsfield. Ich werde das nicht aushalten, Louis. Ich halte es bestimmt nicht aus. Kehr um. Entspann dich, Les. Du kannst es nicht wissen, bevor du nicht da warst. Nimm noch eine von deinen Pillen. Und dann steht Les vor der Wand, auf der die 58.209 Namen der gefallenen Vietnamkämpfer stehen, und sucht den Namen von Kenny. Kenny, sein Kumpel, der plötzlich ohne Kopf neben ihm lag. Ich mach das nicht, Louis. Verdammt, ich kann das nicht. Die offizielle Feier ist vorbei, Les. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Keine Reden, kein Gesülze mehr, nur Kinder und Eltern und Großeltern. Lass dir einfach Zeit. Die Namen sind chronologisch geordnet. Lass dir Zeit, Les. Nichts. Du hast es geschafft, Les. Du stehst zum ersten Mal vor der Wand, die heilt. Nichts. Du machst das prima, Les. Nichts. Bobcat konnte beim ersten Mal nicht mal aus dem Wagen steigen. Kenny? Jack ist vor der Wand zusammengebrochen. Ich warte, Kenny. Swift hat die Wand sogar weinen hören. Ich warte. Aber du lässt. Und ich spüre nichts. Wie damals. Als Wally und Les Junior. Du machst das prima. Und Diese Riesenvorspann kenne ich. Und dann nichts. Jetzt ist es offiziell. Ich bin tot. Tot. Ganz tot. Nicht bloß innerlich. Denn ich nehme den Wagen, ich fahre ihnen entgegen, am Fluss entlang, auf ihrer Straßenseite, an der Flussbiegung, wo die Straße die Kurve macht, und dann lösche ich sie aus. Alle. Auch mich. Ich bin stolz auf dich, Ned. Ich wusste, du wirst es schaffen. Fahren wir nach Hause, Louis. Ein Jahr später, als man ihn wieder einmal zwangsweise in die Klinik gebracht hatte, versuchte Les, der Psychologin, den reinen Zustand von etwas, das nichts ist, zu beschreiben. Was waren Ihre Gedanken? Keine Gedanken. Sie müssen doch irgendwelche Gedanken gehabt haben. Nichts. Wann sind Sie in den Pickup gestiegen? Als es dunkel war. Warum sind Sie in den Pickup gestiegen? Ich wusste warum. Sie wussten, was Sie tun wollten. Ihn erledigen. Wen erledigen? Den Juden. Den jüdischen Professor. Warum wollten Sie das tun? Weil ich musste. Warum mussten Sie? Kenny. Dachten Sie, Sie wären wieder in Vietnam? Im Dschungel? Kein Vietnam. Kein Dschungel. Dachten Sie, Sie würden sich danach besser fühlen? Keine Gefühle. Dachten Sie an Ihre Kinder? War es eine Strafe? Keine Strafe. Diese Frau, haben Sie mir erzählt, hat Ihre Kinder getötet. Mit Ihrem Schwanzlutschen, haben Sie gesagt, hat sie meine Kinder umgebracht. Und Sie wollten es ihr nicht heimzahlen? Sie wollten keine Rache? Keine Rache. Sie wollten zwei Menschen und sich selbst umbringen und spürten keine Wut. Keine Wut. Sie sind in Ihren Pick-up gestiegen. Sie wussten, wo Sie sein würden. Und Sie sind genau auf Ihre Scheinwerfer zugefahren. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie sie nicht umbringen wollten? Ich habe sie nicht umgebracht. Wer dann? Sie haben sich selbst umgebracht. Aber warum? Ich war an der Wand. Und da stand Kennys Name. Und es war Stille. Ich habe gewartet, gewartet und gewartet. Ich habe nichts gehört und nichts gespürt. Und darum wusste ich, dass mit Kenny nicht alles in Ordnung war. Es war noch was zu tun. Und jetzt? Da sind sie ja. Die Scheinwerfer. Die Nutte und ihr Jude. Und jetzt? Zusammenstoß. Hauptsache, sie sind weg. Trotzdem, ein guter Tag, dieser 11. November. Am Morgen mit Louis an der Wand. Am Nachmittag zurück nach Hause. Und am Abend. Du bist nicht vergessen, Kenny. Ich hab's dir gezeigt. Jetzt sind wir quitt. Jetzt ist mit Kenny alles in Ordnung. Jetzt kann er in Frieden ruhen. Und sind Sie immer noch tot? Was sind Sie eigentlich für eine Tranfunzel? Ich hab's getan, weil ich tot bin. Morgen, Les. Schon gehört? Deine Ex ist hin. Mitsamt ihrem Professor. Tatsächlich? Wer war's? Der Jude. Ist von der Straße abgekommen. Wahrscheinlich hat sie ihm gerade einen geblasen. Das habe ich auch gehört. Schätze, jetzt wird man samstagabends nicht mehr diese Musik aus seinem Haus hören. Zwei Beerdigungen. Zuerst die von Fournier, dann die von Coleman. Als ich morgens aufstand, war ich noch immer so erregt und empört darüber, wie in ganz Athena die Umstände und Hintergründe des Unfalls systematisch verzerrt dargestellt wurden. Ihr Name, Sir? Dass ich mich entschloss, noch vor den Begräbnisfeiern zur Polizei zu gehen. Ihre Anschrift? Seitdem ich die Nachricht gehört hatte, war ich davon überzeugt, dass dieser Unfall nur hatte geschehen können, weil Les Farley und sein Pickup irgendwo in der Nähe gewesen waren. Und Ihre Telefonnummer? Doch die Untersuchungen der Polizei hatten nichts ergeben, was in irgendeiner Weise auf das hindeutete, was ich mir vorstellte. Darf ich Sie noch etwas fragen, Officer? Darf ich Sie nach der Position der beiden Leichen im Wagen fragen? In Athena gibt es Gerüchte. Nein, Sir. So war es nicht. Nichts davon ist wahr, Sir. Sie wissen, was ich meine? Ja, Sir. Der Unfall ist eindeutig auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen. Wenn ein alter Mann mit einem von ein paar Gläsern Wein benebelten Kopf wie ein Rallyefahrer in diese Kurve geht... Ich glaube nicht, dass Coleman Silk jemals in seinem Leben wie ein Rallyefahrer gefahren ist, Officer. Tja, jedenfalls saß der Professor am Steuer, Sir. Und das war das Ende der Ermittlungen. Als ich später zu meiner größten Überraschung erfuhr, dass unter Fourniers persönlichen Dingen auch ein Tagebuch gewesen war, hatte ich noch einmal die Hoffnung, man könnte darin Beweise gegen Les Farley finden. Aber Fourniers Vermieterin hatte auf Geheiß ihrer Familie alles vernichtet. Warum hatte Fournier die Analphabetin gespielt? Sie hatte den Makel auf sich genommen, damit sie sich als Angehörige einer Untergruppe ausgeben konnte, der sie nicht angehörte, von der sie aber selbst glauben wollte, dass sie ihr angehörte. Gar nicht genug konnte sie von diesen Giften bekommen, von all dem, was man nicht sein soll, was man nicht zeigen und sagen und denken soll, was man aber trotzdem ist und zeigt und sagt und denkt, ob es den anderen nun gefällt oder nicht. Sie waren sein Freund. Der einzige Freund, den er noch hatte. Die Aussegnungsfeier für Coleman war von seinen Kindern organisiert worden. Alle vier standen am Eingang der Kapelle, um die Trauergäste zu begrüßen. Als ich mich vorstellte, wurde ich gleich von Colemans Tochter Liza beiseite genommen. Ja. Wir waren eine Zeit lang befreundet. Wir haben ihn verloren. Ich habe das Zusammensein mit ihm genossen. Und ich habe ihn bewundert. Ich wollte, ich hätte ihn länger gekannt. Warum ist das nur passiert? Ich weiß es nicht. War er verwirrt, verrückt? Nein, absolut nicht. Wie konnte das alles dann passieren? Die drei Männer, Lizas Zwillingsbruder Mark und die beiden älteren Söhne Jeffrey und Michael, begrüßten mich mit mehr Distanz. Jeff und Michael, beide inzwischen Professoren an der Westküste, würden alles tun, um Colemans Reputation wiederherzustellen, dachte ich. Und sie würden helfen, Les Farley für den Rest seines Lebens hinter Gitter zu bringen. Mein Name ist Herbert Kieber. Die Kapelle war zu zwei Dritteln gefüllt, aber nur ein einziger Redner war vorgesehen. Ich bin Leiter der Abteilung für politische Wissenschaften. 1996 war ich einer derjenigen, die es für angebracht hielten, nicht aufzustehen und Coleman zu verteidigen, als man ihn des Rassismus beschuldigte. Ich, der 16 Jahre zuvor der erste vor Dekan Silk berufene afroamerikanische Professor in Athena war. Viel zu spät stehe ich heute vor Ihnen, um zu bekennen, dass ich meinen Freund und Förderer enttäuscht habe. Und um den Versuch zu unternehmen, das schlimme, verachtenswerte Unrecht, das ihm von Seiten des Athena College zugefügt wurde, wieder gut zu machen. In all den Jahren, an denen er für das Athena College gearbeitet hat, ist Coleman Silk im Umgang mit seinen Studenten niemals von den Regeln des Anstandes abgewichen. Niemals. Die angebliche Verfehlung hat niemals stattgefunden. Was er über sich hat ergehen lassen müssen, die Anschuldigungen, die Anhörungen, die Untersuchungen, beschädigt bis auf den heutigen Tag die Integrität unseres Colleges. Wir, die moralisch dumme, bevormundende Gesellschaft, haben uns erniedrigt, indem wir Coleman Silks guten Namen schändlich in den Schmutz gezogen haben. Ich meine damit insbesondere Menschen wie mich, die wir infolge unseres engen Kontaktes zu Coleman um die Größe seiner Verpflichtung gegenüber Athena und die Reinheit seiner Hingabe an den Beruf des Lehrers wussten und ihn, aus welcher Verblendung auch immer, verraten haben. Warum wollte ich diesem Mann nicht glauben? Ich sage es noch einmal. Wir haben ihn verraten. Wir haben Coleman verraten und wir haben Iris verraten. Als sie vor 2 Jahren geschwiegen und nichts unternommen hatte, um Coleman zu verteidigen, hatte er das gewiss aus demselben Grund getan, warum die Leute immer schweigen, weil es in ihrem Interesse liegt. Jetzt versuchte er auf interessante Weise einen Fehler auszubügeln, indem er die Schuld auf sich nahm. Aber die Tatsache blieb, dass er nicht gehandelt hatte, als es darauf angekommen war. Und so dachte ich in Colemans Namen, scheiß drauf. Sie fahren schon zurück? Ja, wir alle wollen nach Hause. Ich war heute Morgen bei der Polizei. Wir haben davon erfahren und wir bitten Sie, die Sache jetzt auf sich beruhen zu lassen. Jeff! Sie werden verstehen, Mr. Zuckermann. Wir wollen auf keinen Fall, dass diese Affäre in den Mittelpunkt eines Gerichtsverfahrens rückt, über das die örtliche Presse dann reißerisch berichtet. Damit würde sich die ganze Angelegenheit im Gedächtnis der hier Ansässigen unauslöschlich einprägen. Diese Fonia Farley ist nicht die Frau, die wir mit dem Vermächtnis unseres Vaters in Verbindung gebracht sehen wollen. Diese kleine Schlampe hat nichts mit irgendetwas zu tun. Die Familie hatte einen Sieg errungen. Es war ihnen gelungen, die selbstgewählte Verbannung ihres Vaters rückgängig zu machen und ihn, wenn schon nicht im Leben, so doch im Tod, wieder in die Gemeinschaft einzugliedern, in der er seine bemerkenswerte Karriere gemacht hatte. Er war an seinen Platz als bewunderte Figur in der Geschichte des College zurückgekehrt. Nun gab es keinen Grund mehr, irgendein Gebäude auf dem College-Gelände nicht in Coleman's Hill Hall umzubenennen. Sie sind alle weg? Ja, bis auf uns beide. Das meiste, was ich von Colemans Jugend in East Orange und von seinem Geheimnis weiß, habe ich nach der Beerdigung erfahren. Am Grab war, wie ich, eine Frau zurückgeblieben, etwa 65, 70 Jahre alt. Dass sie keine Weiße war, verrieten mir nur die vorstehende Kindpartie, die Form ihres Mundes und die Steifheit ihrer Haare. Sie sind... Und dann drang die Erkenntnis einer Ähnlichkeit zu mir durch. In raschen kleinen Schritten, so als würde ich beim Betrachten eines entfernten Sterns durch ein Fernrohr die Brennweite ständig verändern, bis ich die korrekte Einstellung gefunden hatte. Sie sind Colemans Schwester? Ja, das bin ich. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Mein Zug fährt erst in einer Stunde. Ich war die Einzige, die noch Kontakt mit Coleman hatte. Ich habe ihn jedes Jahr an seinem Geburtstag in Athena angerufen. Das letzte Mal vor 3 Tagen. Das hat 72 geworden. Ich kann mir gut vorstellen, als er ums Leben kam, ist er gerade von seinem Geburtstagessen nach Hause gefahren. Ich habe ihn angerufen, als unsere Mutter gestorben ist. Ich habe ihn angerufen, als ich geheiratet habe. Als wir einen Sohn bekommen haben. Ich habe ihn angerufen, als mein Mann gestorben ist. Es waren immer gute Gespräche. Und jedes Mal, wenn Iris ein Kind bekommen hatte, rief Coleman mich an. Für ihn war das immer eine große Belastung. 4-mal hat er das Schicksal herausgefordert. 4-mal bestand das Risiko, dass sein Kind Negroid geboren wird. Und Ihre Mutter? Mutter ist gestorben, ohne verstanden zu haben, warum Coleman das getan hat. Für seine eigene Familie verloren. So hat sie es ausgedrückt. Ich sah sie oft abends ganz still in ihrem Sessel sitzen und wusste, was sie dachte. Könnte es dies gewesen sein oder könnte das der Grund gewesen sein? Hat er es getan, um sich von Daddy zu lösen? Hat er es getan, weil er dachte, Weiße seien besser als wir? Coleman hat nie darunter leiden müssen, Neger zu sein. Jedenfalls nicht so lange wir ihn kannten. Er hatte so viel Erfolg. Und die Leute haben ihm so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Nein. Mutter hat es nie verstanden. Der Schmerz hat nie aufgehört. Seine Fotos. Seine Zeugnisse. Seine sportlichen Auszeichnungen. Seine Urkunde als Jahrgangsbester. Sie hatte sogar noch sein Spielzeug. Glauben Sie, er hat jemals irgendjemandem verraten, was er getan hat, Mr. Zuckermann? Ich glaube nicht. Dann ist er bis zum Schluss der Alte geblieben. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, es zu tun, und er hat es getan. All die Lügen, die seine große Lüge nach sich gezogen hat. Und er hat es durchgehalten. Bis zum Ende. Er ist sogar als Jude beerdigt worden. Ach, Coleman, so entschlossen. Mr. Entschlossen haben wir ihn immer genannt. Nichts hätte Coleman für mich rätselhafter machen können. Jetzt, da ich alles wusste, war es, als wüsste ich nichts. Durch das, was Ernestine mir erzählte, verwandelte sich Coleman für mich in einen Unbekannten, in ein Phantom. Wie sehr hatte das Geheimnis sein tägliches Leben bestimmt und seine Gedanken durchdrungen? Hatte es ihm das Abenteuer verschafft, nachdem er gesucht hatte? Oder hatte er einfach die Tür zu einer Vergangenheit geschlossen, zu Menschen, zu einer ganzen Rasse, mit denen er keine persönlichen oder offiziellen Kontakte mehr haben wollte? Hatte er seine Furcht vor Entdeckung und das Gefühl, eines Tages entlarvt zu werden, jemals ganz überwunden? Als er zum ersten Mal zu mir gekommen war, wie wahnsinnig durch den Verlust seiner Frau, durch den, wie er es sah, Mord an seiner Frau, als er hereingestürmt war in den Klauen dieser verrückten Idee, ich solle sein Buch für ihn schreiben, war da sein Wahnsinn nicht eigentlich Ausdruck eines verschlüsselten Geständnisses? Dunkle Gestalten? Sein Leben? Eine perfekte Show. Zu Fall gebracht durch einen altmodischen Ausdruck. Eine Geliebte, halb so alt wie er. Kein Wunder, dass alle Vorwürfe ihn hochgehen ließen wie eine Rakete. Sein Verbrechen war größer als alles, wofür sie ihn zur Verantwortung ziehen wollten. Die ganze lächerliche Aufregung um einen Mann, der auf dem Weg nach oben getan hatte, was er seiner Mutter hatte antun müssen. Es ist vorbei, du bist nicht mehr meine Mutter und bist es nie gewesen. Jeder, der das fertigbringt, will nicht einfach nur weiß sein. Er will imstande sein, es zu tun. Und dann, was für eine absurde Pointe. Der Mann, der beschließt, ein Schicksal zu fälschen und dem dies auf brillante Weise gelingt, dieser Mann muss feststellen, dass er in einer Geschichte gefangen ist, mit der er nicht gerechnet hat. In der Geschichte, die noch nicht Geschichte ist und gerade erst entsteht. In der Geschichte, die sich, während ich dies schreibe, immer noch entwickelt. Ja? Nathan? Ernestine, lange nicht von Ihnen gehört. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Nathan, Sie wollten doch meinen Bruder Walt kennenlernen. Haben Sie Lust, uns zu besuchen? In East Orange? Ja. Vielleicht wollen Sie das Haus sehen. Die Fotoalben, das Zimmer, wo Coleman und Walt geschlafen haben. Ich komme gern. Aber ich garantiere für nichts. Walt geht zwar auf die 80 zu, aber er ist noch immer ein großer, fauchender Ofen. Was er zu sagen hat, wird Ihnen nicht gefallen. Über Weiße? Über Coleman. Über den berechnenden Lügner. Den herzlosen Sohn. Den Verräter an seiner Rasse. Sie haben ihm gesagt, dass sein Bruder tot ist? Ich habe mich dazu entschlossen. Wir sind eine Familie. Ich habe ihm alles erzählt. So kam es, dass ich mich an dem 1. Februarsonntag, nachdem der Senat beschlossen hatte, Bill Clinton nicht seines Amtes zu entheben, auf den Weg nach East Orange machte, auf einer wenig befahrenen Bergstraße, die ich als Abkürzung benutzte. Und so kam es, dass ich am Rand eines großen Feldes den heruntergekommenen grauen Pickup mit dem »Denkt an die Kriegsgefangenen und Vermissten« Aufkleber sah, der Les Farley gehörte. Solche Dinge geschehen, wenn man Bücher schreibt. Es gibt nicht nur etwas, was einen dazu treibt, alles herauszufinden. Es gibt auch etwas, was einem alles Mögliche vor die Füße legt. Es lag kaum noch Schnee, und da es keinen Weg gab, ging ich einfach querfeldein. Hallo. Er saß fast in der Mitte eines zugefrorenen Sees, auf einem niedrigen gelben Eimer. Eine einsame Gestalt im braunen Overall und schwarzer Mütze und beugte sich, wie geht's? Eine Angelrute in den Händen, über ein ins Eis gebohrtes Loch. Beißen Sie? Colemans Mörder. Geht so. Schönes Plätzchen. Drum bin ich ja hier. Friedlich. Nahe bei Gott. Ja? Haben Sie das Gefühl? Kein Mensch hat irgendwas damit zu tun. Alles von Gott gemacht. Nirgendwo Häuser. Nur Stille und Frieden. Und sauber. Der See hat unterirdische Quellen. Das Wasser wird ständig erneuert und gereinigt. Ein sauberer Ort. Und solange ich ihn geheim halten kann, wird er das auch bleiben. Plötzlich begann mein Herz vor Angst zu rasen. Nehmen wir an, Sie sind kein Angler. Nein, bin ich nicht. Es ist ein so schöner Tag. Ich bin einfach herumgefahren. Wie viele haben Sie denn heute schon gefangen? Naja, Sie sehen aus wie einer, der ein Geheimnis für sich behalten kann. Ungefähr 30, 35. Ja, Sie sehen aus wie ein anständiger Mann. Ich glaube, ich kenne Sie. Sind Sie nicht der Schriftsteller? Ja. Klar. Ich weiß, wo Sie wohnen. Woher wusste er, dass ich der Schriftsteller bin? Wusste er auch, dass ich Colemans Freund gewesen war? Dass ich auf Fourniers Beerdigung gewesen war? Und wenn Sie mal keinen fangen, an was denken Sie dann? Ich werde Ihnen sagen, an was ich gerade gedacht habe. Ich habe an unseren Präsidenten gedacht. Und an sein Scheißglück. Slick Willy. Ich habe an diesen schleimigen Hurensohn gedacht, der auf Kosten der Steuerzahler im Oval Office sitzt und sich den Schwanz lutschen lässt. An diesen Burschen, dem alles erspart bleibt. Und dann habe ich an die Typen gedacht, die sich nicht gedrückt haben und denen nichts erspart geblieben ist. Nein. Ja. Slick Willy. Den erwischt es nie. Aber der Typ, der in der Army gedient hat, den erwischt es. Immer und immer wieder. Das ist nicht gerecht. Er wollte auf etwas hinaus. Ich sollte wissen, dass nicht viele Menschen getan hatten, was er getan hatte und wieder tun konnte. Er hatte in Vietnam gemordet und er hatte den Mörder hierher mitgebracht. Und wissen Sie, an was ich noch gedacht habe? Ich habe gedacht, wenn ich einen Sohn hätte, dann wäre er jetzt hier. Bei mir. Les Junior. Beim Eisfischen. Sie haben keinen Sohn? Nein. Sie waren nie verheiratet? Er sah mich an, aber er gab keine Antwort. Weil er es weiß, dachte ich. Weil er weiß, dass ich bei Fourniers Beerdigung gewesen bin. Zum Scheitern verurteilt. Meine Ehe war zum Scheitern verurteilt. Bin mit zu viel Wut und Hass aus Vietnam zurückgekommen. PDBS. Posttraumatische Belastungsstörung, haben sie mir in der Klinik gesagt. War zu lange da drüben. Der totale Wahnsinn. saubere Kleider tragen, Leute, die Hallo sagen, Leute, die Auto fahren. Ich bin damit nicht mehr klargekommen. Hab gesoffen, bin rumgefahren und hab gesoffen. Hatten Sie denn mal einen Autounfall? Er lächelte mich an, bis ich die Augen niederschlug. Unfall, ich? Wenn ich einen gehabt hätte, hätte ich es nicht mal gemerkt. Und die Ehe war zum Scheitern verurteilt? Oh ja. Ja, ja, meine Schuld. Hundertprozentig. Eine wunderbare Frau. Völlig unschuldig. Hatte eindeutig was Besseres verdient als mich. Was ist aus ihr geworden? Keine Ahnung. Hab ihr so viel Angst gemacht, dass sie weggelaufen ist. Denke oft an sie. Völlig unschuldig. Eine Komödie. Jetzt, da ihm das Angeln verdorben war, dachte ich, hat er beschlossen, seinen Spaß mit mir zu haben. Was für Bücher schreiben Sie? Krimis? Wahre Geschichten? Ich schreibe über Leute wie Sie. Über Ihre Probleme. Sagen Sie mal den Titel von einem Ihrer Bücher. Der menschliche Makel. Kaufe ich mir. Es ist noch nicht fertig. Ich werde es Ihnen schicken. Ja, schicken Sie es mir. Schicken Sie es ans Straßenbauamt. Les Farley. Ich und die Jungs werden es lesen. Wie waren Sie, bevor Sie in der Army waren, Les? Ist das für Ihr Buch? Ja, das ist alles für mein Buch. Sie schreiben, ich fische. Wissen Sie, ich habe vorhin dran gedacht, wenn ich einen Sohn hätte, würde ich ihm das ganze Zeug hier beibringen. Wie man den Köder befestigt, wie man die Rute wippen lässt. Ich würde ihm auch beibringen, wie man mit dem Eisbohrer hier umgehen muss. Ein 12,5-Bohrer klingt nach wenig. Aber wenn Sie sich die 12,5 mal ansehen. Her. Hier war der Ursprung. Hier war der Kern. Hier. Der war der Mann, der Coleman und Fournier umgebracht hatte. Und er wusste, dass ich es wusste. Mit dem komme ich in ungefähr 20 Sekunden durch 45 cm dickes Eis. Wenn die Schneide schön scharf ist. Die Schärfe ist entscheidend. Man muss die Schneide immer schön scharf halten. Ja. Ich war klar besiegt und wich zurück. Kalt hier auf dem Eis. Kann man so sagen. Ich hab's bis jetzt gar nicht bemerkt, aber jetzt wird mir langsam kalt. Im Gesicht. Richtig unangenehm. Ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück. Kann ich verstehen. Jetzt wissen Sie ja Bescheid über das Eisfischen, oder? Vielleicht sollten Sie darüber mal ein Buch schreiben, anstatt einen Krimi. Ich ging mit kleinen, schlurfenden Rückwärtsschritten. 1-2 Meter in Richtung Ufer. Doch er hielt noch immer den Bohrer in der erhobenen Hand. Die Klinge noch immer auf der Höhe, wo eben meine Augen gewesen waren. Und jetzt kennen Sie meinen geheimen Ort. Über den wissen Sie auch Bescheid. Sie wissen alles. Aber Sie werden keinem was verraten, oder? Bei mir ist Ihr Geheimnis sicher. Sie wissen, Mr. Zuckermann, ein Geheimnis kommt nur heraus, wenn einer es verrät. Das stimmt. Und hey, Mr. Zuckermann, das Buch, schicken Sie es mir. Ist schon so gut wie unterwegs. Es war weit zum Ufer. Und wenn ich es auch bis dorthin schaffte, so wusste ich doch, dass die Zeiten, da ich ungestört allein in meinem Haus leben konnte, vorüber waren. Ich wusste, dass ich, sobald das Buch erschienen war, anderswo würde leben müssen. Am Ufer angekommen, drehte ich mich um und blickte zurück. Farley saß schon wieder auf seinem Eimer, ein winziger Punkt auf dem eisigen Weiß des Sees. Nur selten bietet einem das Leben einen so unschuldigen, friedlichen Anblick wie diesen. Auf einem idyllischen Berg in Amerika sitzt ein Mann auf einem Eimer und fischt durch ein Loch in einem See, dessen Wasser ständig erneuert und gereinigt wird. Thank you. Der menschliche Makel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Philip Roth. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Valerie Stiegele. Zweiter Teil. Es sprachen Nathan, Jürgen Hensch, Coleman, Michael Mendel, Fornia, Sophie Reuss, Les, Peter Dirschauer. In weiteren Rollen Susanna Fernandes-Renebra, Edi Kriegiskotte, Irene Kugler, Marianne Lochert, Irina Wanka, Joachim Hall, Michael Holz, Andreas Klaue, Sebastian Kowski, Chao Lin, Hai Li, Walter Renneisen, Jan Schreiber, Berthold Tötzke. Ton Rolf Knapp, Technik Claudia Peike, Regieassistenz Tobias Krebs, Musik Gerd Bessler, Regie Norbert Schäffer. Produktion Südwestrundfunk 2003. Dramaturgie Andrea Otte und Matthias Spranger.